Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohlergehen möge.